Die Freimaurerei beschränkt in nichts und niemandem gegenüber das Recht der freien Forschung nach Wahrheit. Erklärung der ukrainischen Großloge vom 01.04.1919. Erstes Kapitel: Einführung und Überblick. Im Prozesse gegen die Mörder des österreichischen Thronfolgerpaares wurde überzeugend dargetan, dass nicht nur der Plan der Ermordung von der französischen Freimaurer-Großloge in Paris seinen Ausgang genommen hat, sondern dass auch ein Teil der Mörder selbst Freimaurer waren. Weiters wurde festgestellt, dass die Geldmittel, von denen die Mörder freilich nur den geringsten Teil erhielten, aus freimaurerischer Quelle stammten. Die Anschuldigung, dass Freimaurer an solch unerhörten Verbrechen tätigen Anteil nehmen, wird allerdings nicht zum ersten Male und durchaus nicht leichtfertig erhoben. Sie ist überdies von so ungeheurer Tragweite, dass es notwendig erscheint, auf das Wesen, die Einrichtungen und Endziele des Freimaurerbundes näher einzugehen. Die Freimaurervereinigungen waren ursprünglich Zünfte der Maurer, Steinmetzen und Baumeister. Zünfte wie alle anderen, in denen die Meister die Geheimnisse der Baukunst auf Gesellen und Lehrlinge weiter übertrugen. Diese alte Werkmaurerei, deren Satzungen bis in das 13. und 14. Jahrhundert zurückreichen, blühte nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und Schottland. Mit dem Niedergang der Baukunst verfiel auch die Werkmaurerei. Da schlossen sich im Jahre 1717 vier alte Werkmaurerlogen in London und Westminster zu einer Großloge zusammen und wählten einen Großmeister. Gleichzeitig kam es zu einer Neugestaltung in Kultus und Verfassung, wobei auch einige Gelehrte, Theologen usw. so mitwirkten. Den Namen Freimaurer, das Wappen der alten Mansurms, der Maurer, das Siegel des Geheimnisses, Zeichen, Wort und Griff, behielt man bei, ebenso die mythische Urgeschichte, die im Wesentlichen eine Geschichte der Baukunst ist. Die Satzungen wurden ausgestaltet und in der neuen Form in Druck gelegt, 1723. Die erste der alten Pflichten schärft den Mitgliedern Gehorsam gegen das Sittengesetz und Duldsamkeit ein, doch sollen die Mitglieder, im Gegensatz zur früheren Zeit, nur mehr jener Religion verpflichtet sein, in der alle Menschen übereinstimmen, das heißt, sie sollen gute und treue Männer sein, Männer von Ehre und Rechtschaffenheit, mögen sie sich durch Nationalität und Glaubensbekenntnis auch noch so sehr voneinander unterscheiden. Dadurch wird die Maurerei der Mittelpunkt der Vereinigung und das Mittel, treue Freundschaft unter Personen zu stiften, die sonst in beständiger Entfernung voneinander hätten bleiben müssen. Durch die Aufnahme von Personen, die mit der Maurerzunft nichts zu tun hatten, erfuhr die Freimaurerei eine bedeutsame Veränderung. Sie wurde vergeistigt. Anstelle der alten Werkmaurerei trat die Geistesmaurerei, spekulative Freimaurerei. Aber auch die Pflichten, die ursprünglich mit wenigen klaren Worten fest umschrieben waren, erlitten eine Veränderung und ließen infolge einer bewusst unklaren Fassung die verschiedensten Deutungen und Auslegungen zu. So kann man aus den neuen Satzungen ganz gut herauslesen, dass der Freimaurer unter gewissen Voraussetzungen das Recht hat, Empörungen und Revolutionen anzuzetteln, nur darf es der Sache der Freimaurerei selbst nicht zum Nachteil gereichen. Manche gingen bei dieser Auslegung so weit, unter Umständen sogar geradezu von einer Pflicht zur Empörung zu sprechen. So schrieb das Freimaurerorgan The Freemasons Chronicle, London 1875, erstes Kapitel, Seite 81, wörtlich folgendes: Wenn wir behaupten wollten, dass Freimaurer unter keinen Umständen gegen eine schlechte Regierung zu den Waffen greifen dürften, so würden wir sie in gewissen Fällen dazu verurteilen, ihre höchste und heiligste bürgerliche Pflicht zu verletzen. Die Empörung ist in gewissen Fällen eine heilige Pflicht. Diese Auffassung steht durchaus nicht vereinzelt da, ja es könnten Dutzende von ähnlichen Stimmen aus den angesehensten Freimaurerzeitungen zum Beweise herangezogen werden. Mit dem Eintritt zunftfremder Kreise nahm nun die Freimaurerei einen unerhört raschen Aufschwung und fand die weiteste Verbreitung. Sofort nach Errichtung der englischen Großloge erfolgte die Einführung der Freimaurerei in ganz Europa. In allen Hauptstädten wurden Großlogen gegründet. Die schnelle Ausbreitung dieser Geheimbünde, die, wie wir sehen werden, oft genug von ihrem Rechte auf Empörung Gebrauch gemacht haben, führte aus Gründen der staatlichen Sicherheit gar bald zu ihrer Unterdrückung. Kaum gegründet, wurden sie wegen Staatsgefährlichkeit verboten, so 1731 in Neapel, 1734 in Polen, 1735 in Holland, 1737 in Frankreich, ebenso in Spanien und so weiter. In Österreich ist die Gründung von Freimaurerlogen seit 1794 untersagt und wird als Geheimbündelei bestraft. Das hinderte freilich nicht, dass auch bei uns eine nicht geringe Zahl von Logen besteht, so in Wien allein gegenwärtig nicht weniger als 14. Allerdings mussten sie die eigentliche Logentätigkeit in Pressburg ausüben, denn der Polizei gegenüber bestanden sie bloß als humanitäre Vereine, die sich angeblich mit Politik nicht beschäftigten. Was wird von einem, der das Licht sucht, der also Freimaurer werden will, verlangt? Edle Gesinnung und selbstbewusste, auf die Erfüllung der menschlichen Bestimmung gerichtete Arbeit. Er soll ja mittätig sein an dem kunstgerechten gesellschaftlichen Bau, an der Vollendung der Menschheit. Wie diese schöngeistigen Forderungen in Wirklichkeit durchgeführt werden, soll später gezeigt werden. Die Freimaurer gliedern sich in weltbürgerliche Gemeinden oder Logen. Diese Gemeinden sind zu Gemeinschaften oder Großlogen vereinigt und über die ganze Welt verbreitet. Die Frage, ob der Freimaurerbund ein Geheimbund sei oder nicht, ist sehr bestritten. Die Freimaurer selbst behaupten, sie seien keine geheime, sondern bloß eine geschlossene Gesellschaft. Geheim seien nur die Erkennungszeichen und der Kultus. Der Freimaurer gelobt Verschwiegenheit. Die hauptsächlichsten Freimaurerzeiten erinnern den Bruder beständig an die schweren Strafen, die er erleiden will, wenn er das Gelöbnis bricht. Diese Zeichen bedeuten Hals abschneiden, Herz ausreißen, Bauch aufschlitzen. Ob sie gegenwärtig bloß sinnbildliche Bedeutung haben oder nicht, ist sachlich ohne Belang. Die Mitglieder der Logen teilen sich in der Regel in drei Grade: Lehrlinge, Gesellen und Meister. Diese Einteilung der Brüder stammt noch aus der Zeit der Werkmaurerei. Manche Großlogen aber besitzen Hochgrade mit 11 und 25 Graden und darüber. So umfasst das weit verbreitete sogenannte schottische System 33 Grade. Daneben gibt es aber auch Großlogen mit 95 Graden, die sich die prunkhaftesten Titel und die Befugnisse von Oberbehörden beizulegen wussten.